Die Ostfront auf dem Weg nach Westen. Mitte Januar 1943 musste ich zurück in die Wolfschanze. Ende Januar kapitulierte Paulus im Kessel von Stalingrad. Im Zuge der immer ernster werdenden Kriegslage breitete sich unter uns Kameraden eine unruhige Stimmung aus. Einige zog es an die Front. Sie konnten es nicht aushalten, mit verschränkten Armen dazusitzen, während andere sich dem Feind entgegenstellten. Sie wollten kämpfen. Hitler war davon gar nicht begeistert. Er beschwerte sich bei dem Chef der Leibstandarte, Sepp Dietrich: »Sie nehmen mir meine besten Männer!« Eines Abends, Hitler saß mit den Sekretärinnen zusammen, fragte er in die Runde hinein: »Wie kommt das? Was mache ich nur falsch? Mir laufen alle Mitarbeiter weg!« Dara, wie wir die Sekretärin Gerda Daranowski nannten, meinte: »Sie machen nichts falsch, mein Führer. Sehen Sie, zu Ihnen kommt man zur Belohnung. Nur, die Jungs sind Soldaten. Sie wollen nicht in Lackschuhen rumlaufen. Sie wollen Soldat sein. Nehmen Sie doch Leute aus dem Begleitkommando als Adjutanten.« Sie schlug anschließend ganz unverhohlen Otto Günsche vor, und der wurde, nachdem er an der Front gekämpft hatte und von dort im Januar 1943 zurückkam, tatsächlich Hitlers persönlicher SS-Adjutant. Abgesehen von sehr wenigen Unterbrechungen, Kurzaufenthalten in Berlin, auf dem Berghof oder in der Ukraine, hielt sich Hitler nun nur noch in der Wolfschanze auf. Im Februar 1943 brachen wir von dort zu einem Ostfrontbesuch bei der Heeresgruppe Süd auf. Sie wurde von General Erich von Manstein geführt, und es ging in sein Hauptquartier bei Saporoschje, gelegen im Donezbecken. Es waren insgesamt 5 Flugzeuge, die uns begleiteten. Dort angekommen, erlebte ich einen regelrechten Temperatursturz. Ich fror ständig und begann zu ahnen, was sich in Stalingrad abgespielt haben musste. Hitler traf Manstein wegen der heftigen Kämpfe um die Stadt Charkow, in der mal die deutsche Seite, mal die Rote Armee die Oberhand gewann. Ursprünglich hatte Hitler für den Aufenthalt 5 Tage vorgesehen. Überraschend stieß aber am 3. Tag die russische Artillerie bedrohlich nahe vor und erreichte den Flughafen bei Saporoschje. Überstürzt musste Hitler daraufhin zu einem Feldflughafen in etwa 40 Kilometer Entfernung gebracht werden, um von dort aus in das sichere Führerhauptquartier Wehrwolf zu fliegen. Mein Kamerad Paul Holz und ich hatten noch einen weiteren Tag auszuharren. Man ließ uns zurück, damit wir überprüften, ob in der Eile des Aufbruchs im Quartier nichts vergessen worden war. Die sowjetischen Panzer hatten sich glücklicherweise in ihre Stellungen zurückgezogen und die Russen keine Ahnung, wem sie da bis auf Sichtweite auf den Pelz gerückt waren. Paul Holz und ich entdeckten nichts, was wir noch hätten nachbringen müssen. Am nächsten Tag waren wir nicht sicher, was uns schlimmer erschien, auf Tuchfühlung mit den russischen Panzern zu bleiben oder auszufliegen. Es herrschte nämlich ein furchtbarer Schneesturm. Mir war schon flau, als ich allein das Flugzeug bestieg, das uns zum Führerhauptquartier Wehrwolf bringen sollte. Die Kameraden von Manstein's Truppe hatten uns am Abend zudem noch heftig abgefüllt. Der Flug war dann auch entsetzlich. Luftlöcher ließen unsere Maschine immer wieder absacken. Nur mit einer Riesenportion Glück kamen wir da heil wieder raus. Im März kehrten wir erneut nach Ostpreußen in die Wolfschanze zurück.